Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt. Sie brachten diese alten Menschen nur für eine Routineuntersuchung in meine Krankenhausabteilung. Mein Chef interessierte sich trotzdem sehr für sie. Ich fragte mich, warum. Da fand ich heraus, dass sie Versuchspersonen waren. Mein Chef beteiligte sich an einem Medikamententest. Ich weiß nicht, ob sich die deutsche oder die europäische Arzneimittelbehörde dafür interessiert, was sich hier in Indien abspielt. Denn sonst würden sie doch die Ergebnisse indischer Medikamententests schon lange nicht mehr akzeptieren. Aber anscheinend stören sie sich nicht daran. Ja, die waren's. Böhringer Ingelheim. Die haben den Versuch mit meinem Vater gemacht. Nach seinem Tod gaben mir die Ärzte ein paar leere Blätter, die ich unterschreiben sollte. Die Sache würde inoffiziell geregelt, hieß es. Natürlich gibt es, wie überall in der Welt, wir sind alle nur Menschen, natürlich gibt es da immer wieder Ausrutscher, aber die Zahl ist klein und ein Schaden dadurch entsteht nicht. Bei Risiken und Nebenwirkungen Tod. Ein Feature von Dieter Bauer. Diese Technologien der zweiten Generation von Biopharmazeutika sind im Fokus der biopharmazeutischen Forschung und Entwicklung von Böhringer Ingelheim. Pharmakonzerne verweisen gern auf ihre Forschungsergebnisse, wie Böhringer Ingelheim in einem Werbespot. Alles in allem neue Dimensionen in der Biopharmazie. Der Verband forschender Arzneimittelhersteller in Deutschland, VFA, meldet, dass bis zum Jahr 2015 neue Medikamente gegen mehr als 130 Krankheiten entwickelt werden. Zum Beispiel gegen Krebs, Herz-Kreislauf-Krankheiten und Diabetes. Die dazu notwendigen klinischen Studien dauern Jahre. Bevor sie zugelassen werden, müssen neue Arzneimittel zuerst an Tieren, dann an gesunden Menschen und schließlich an Patienten getestet werden. Nach Abschluss der klinischen Studien prüfen öffentliche Behörden diese Testergebnisse. Sie lassen nur diejenigen neuen Medikamente zu, die nachweislich wirken und dabei möglichst wenig Nebenwirkungen entfalten. Klinische Studien sind extrem teuer und aufwendig. Die Entwicklungskosten für ein einziges neues Medikament betragen nach Auskunft des Verbandes oft mehr als 1 Milliarde Euro. Was liegt da näher, als zu versuchen, diese Kosten zu drücken? Eine Möglichkeit, Kosten zu sparen, ist die, möglichst viele Tests in Entwicklungsländern durchzuführen. Zum Beispiel in Indien. Nachrichtendienste wie pharmalicensing.com geben an, dass durch Outsourcen nach Indien die Hälfte der Kosten und der Zeit gespart werden können. Das sind hunderte Millionen Dollar, und zwar pro Studie. Diese Botschaft kommt an. Im Jahr 2003 fanden in Indien gerade 40 bis 50 Tests mit jeweils ein paar Teilnehmern statt. 2011 waren es schon über 1850 klinische Studien mit mehr als 150.000 Teilnehmern, schätzt das medizinische Fachblatt The Lancet. Natürlich ist es sinnvoll und teilweise auch vorgeschrieben, neue Medikamente gegen globale Krankheiten in allen Weltregionen zu testen, weil sie wegen der genetischen Vielfalt der Menschen bei Europäern eventuell anders wirken als bei Asiaten oder Afrikanern. Doch in Indien endeten diese Tests für manche Teilnehmer tödlich. Eine Untersuchungskommission des indischen Parlaments ermittelte, dass in einem Zeitraum von 2,5 Jahren 1514 Inder während klinischer Studien starben. Ich möchte dem nachgehen und schauen, welche Rolle internationale Pharmakonzerne und ihre Helfer spielen. Bhopal. Während einer der größten Chemiekatastrophen aller Zeiten starben hier 1984 mehrere tausend Menschen. Aus einem defekten Pestizidtank des US-amerikanischen Chemieunternehmens Union Carbide drang hochgiftiges Methylisocyanat in die Wohngebiete der Stadt. Hunderttausende Überlebende leiden bis heute. Böden, Luft und Grundwasser sind seitdem schwer verseucht. Trotzdem wohnen direkt am Unglücksort ehemalige Werksarbeiter in Slums. Ausgerechnet hier beginnt meine Recherche. Denn überlebende Gasopfer, wie sie in Indien genannt werden, sollen für Medikamententests missbraucht worden sein, ohne ihr Wissen. Einige der ahnungslosen Teilnehmer sollen sogar während der Tests gestorben sein. Aufsichtsbehörden und die Polizei ermitteln. Das Chemiewerk ist seit damals stillgelegt. Eine schmale Straße führt entlang der vollgepinkelten Werksmauer in einen Slum, in dem etwa 5000 Menschen leben. Ihre Hütten haben sie aus Lehm, Stein, Pappdeckeln und Holzpaletten gebaut. Ziegen und Kühe streifen umher. Zu Fuß geht es weiter zu einem schmalen, doppelstöckigen Gebäude, das von außen wie eine Garage aussieht. Im Erdgeschoss wohnt die Witwe Lakshmi Bai Panti. Ich selbst bin seit der Katastrophe kurzatmig und öfter krank. Mein Mann war seitdem eigentlich meistens krank. Magenschmerzen, Sehbeschwerden, zeitweise Blut im Urin. Aber er konnte trotzdem arbeiten und Geld verdienen. Er hat Löcher gebohrt für Brunnen. Frau Lakshmi ist 45 Jahre alt, sieht aber aus wie 60. Ihre 14-jährige Tochter wirkt dagegen wie eine untergewichtige Grundschülerin. Der Vater soll während einer klinischen Studie gestorben sein, wurde der Witwe später erzählt. Eines Tages fühlte mein Mann starke Brustschmerzen. Er ging ins Krankenhaus. Dort gaben ihm die Ärzte viele Tabletten, gleich für 3 oder 4 Monate. Er sollte dazu noch irgendwas unterschreiben. Die Packungen waren auf Englisch beschriftet. Die Ärzte sagten ihm, fang sofort an mit der Behandlung, dann wirst du dich gleich besser fühlen. Aber in Wirklichkeit ging es ihm bald noch viel schlechter. Gleich nachdem er die ersten Pillen genommen hatte. Frau Lakshmi ist Analphabetin, wie ihr verstorbener Mann. Sie weiß nicht, was er damals unterschrieben hat. Unterschreiben heißt bei indischen Analphabeten meistens, dass sie einen Fingerabdruck abgeben. Auch den Namen des Medikaments oder des Herstellers kann sie nicht nennen. Frau Lakshmi und ihr Mann wunderten sich bald. Es war seltsam. Die Ärzte riefen mehrfach direkt bei uns zu Hause an, um sich nach dem Befinden meines Mannes zu erkundigen. Das ist bei einfachen Leuten wie uns eigentlich gar nicht üblich. Sämtliche aufgebrauchten Verpackungen und Pillenhülsen sollten wir immer persönlich im Krankenhaus abgeben. Komisch. Aber wir haben das trotzdem alles gemacht. Nach ein paar Monaten hieß es dann plötzlich, dass die Behandlung beendet sei. Dabei hatte sich Shankarlal Pantis Gesundheit keineswegs gebessert. Im Gegenteil. Kurz darauf starb er nach einem Schmerzanfall in seinem Bett. Damit wäre diese traurige Geschichte zu Ende gewesen, wenn nicht eine Sozialarbeiterin an die Hüttentür geklopft hätte. Frau Rajna wollte mir eigentlich nur helfen, eine Witwenrente zu beantragen. Für Gasopfer, die ihren Mann verloren haben. Aber als ich ihr erzählte, wie das mit diesen Pillen gelaufen war, wurde sie aufmerksam. Sie meinte, dass mein Mann wohl bei einem Medikamententest mitgemacht habe. Dabei wussten wir damals nicht mal, was das sein soll. Medikamententest. Und wie soll ich jetzt beweisen, dass mein Mann an ausländischen Pillen gestorben sein könnte? Wir haben ja alle Verpackungen zurückgegeben. Selbst eine Autopsie kommt nicht mehr in Frage. Die Leiche wurde feuerbestattet. Die Ärzte von damals zu suchen, traut sich die Witwe Lakshmi offensichtlich nicht. Erinnert sie sich, in welcher Krankenhausabteilung ihr Mann die Medikamente damals ausgehändigt bekam? Würde sie mit uns hinfahren und die Ärzte suchen? Ich kann doch nicht lesen. Ich weiß nicht, in welcher Abteilung das damals war. Vielleicht war es die Herzabteilung. Aber wenn wir hinfahren, kommt sowieso nichts dabei heraus. Ich will nicht gehen. Der Doktor ist Gott, lautet ein indisches Sprichwort, das ich in den nächsten Wochen noch öfter hören werde. Wenn man nicht gerade reich ist und gut ausgebildet, stellt man ihm keine Fragen. Stattdessen schluckt man sofort alles, was er gratis verteilt. Für Medikamententests gelten auch in Indien strenge Regeln, zumindest auf dem Papier. So sollen Testteilnehmer vorab genau informiert werden und dann selbst ihrer Teilnahme schriftlich zustimmen. Ein unabhängiges Ethikkomitee soll über die Rechte, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Testpersonen sowie die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit der Tests wachen. Darüber hinaus müssen die großen Pharmakonzerne aus Europa in Indien dieselben Regeln einhalten wie zu Hause. Was das konkret für die Patienten bedeutet, hatte ich noch zu Hause Professor Roland Buhl von der Universitätsklinik Mainz gefragt. Er testet in Deutschland neue Medikamente für Pharmakonzerne wie Boehringer Ingelheim. Eine unserer vornehmsten Aufgaben ist die Information der Patienten. Bevor überhaupt der erste Patient in eine Studie eingeschlossen wird, müssen wir eine sogenannte Patienteninformation erstellen. Diese Patienteninformation wird in einer allgemeinverständlichen Form geschrieben und beinhaltet alle Vor- und Nachteile der Prüfung und alle möglichen Vor- und Nachteile des zu prüfenden Medikamentes. Danach gebe ich ihm die Patienteninformation in die Hand und bitte ihn, diese sehr sorgfältig durchzulesen. Da kann er sich auch gerne ein paar Tage für Zeit nehmen. Aber nun ist der idyllische Campus der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität sehr weit weg. Ich fahre durch Bhopal zu der Sozialarbeiterin Rajna, die damals Frau Lakshmi in ihrer Hütte besuchte. Als ich ihr Büro betrete, sitzt die junge Sozialarbeiterin in Jeans und T-Shirt vor ihrem aufgeklappten Laptop. Rajnas internationale Kampagne für Gerechtigkeit in Bhopal lebt von internationalen Spenden. Sie kalkuliert, dass heute etwa 150.000 chronisch kranke Menschen in Bhopal leben, davon rund 40.000 auf vergifteten Böden. Trotzdem würden einige dieser schwer belasteten Menschen in Medikamententests einbezogen. Wir haben Beweise für klinische Studien an Gasopfern seit dem Jahr 2004. Allein der Leiter des Bhopal Memorial Hospital hat mittlerweile offiziell 6 klinische Studien eingeräumt. Wir können aber beweisen, dass allein in diesem Hospital in Wirklichkeit 13 Tests stattfanden. 7 der 13 Tests wurden bis heute nicht einmal von der zuständigen Behörde zur Kenntnis genommen. Zuerst hatte ein lokaler Reporter von Medikamententests an Gasopfern erfahren, erzählt Frau Rajna und zeigt dessen Artikel. Parlamentarier hatten den Skandal aufgegriffen und bei der zuständigen Kontrollbehörde Indiens nachgefragt, dem Drugs Controller General und seinen Mitarbeitern, die klinische Studien genehmigen und überwachen sollen. Erst auf dessen Anfrage hatte der Direktor des Bhopal Memorial Hospital die Tests für internationale Pharmakonzerne eingeräumt, aber eben nur 6 Stück. Nun möchte Frau Rajna die anderen Tests zeigen. Dazu ruft sie die Referenzwebseite für Medikamententests aus aller Welt auf, clinicaltrials.gov. Das Testregister des Nationalen Gesundheitsinstituts der USA, das für jeden frei zugänglich ist. Hier ist ein Test aus dem Jahr 2005. Schauen Sie, Bhopal Memorial Hospital. Der forschende Arzt ist Dr. Pradeep Bhattacharya. Das Forschungsunternehmen ist Quintiles im Auftrag des US-Pharmakonzerns Theravance. Von den 7 Testpersonen starben 5. Sie haben damals ein Antibiotikum getestet. Die 7 Patienten testeten in den Jahren 2006 und 2007 den neuen Wirkstoff Telavancin. Später werde ich in Fachzeitungen nachlesen, dass dieser Wirkstoff im Jahr 2011 in der Europäischen Union zugelassen wurde. An den Ergebnissen aus Indien kann das nicht gelegen haben. Der Wirkstoff wurde auf 5 Erdteilen getestet. Die 7 Patienten aus Bhopal machten dabei nur einen winzigen Anteil aus. Allerdings, von diesen 7 Patienten steigen 2 bereits während des Tests aus, die einzigen Privatpatienten. Zurück bleiben 5 Gasopfer, die auf die kostenlose Behandlung im Bhopal Memorial Hospital angewiesen sind. Von diesen 5 Testteilnehmern sterben 3 bereits während der Studie, ein weiterer einen Monat nach Testende und der letzte 2 Monate nach Testende. Dieser Patient wurde am 20. Juli 2006 aufgenommen und starb am 3. August. Patient 2, aufgenommen am 30. April 2007, starb einen Monat später. Schauen Sie sich die Todesursachen an. Multiorganversagen, progressives Lungenversagen, septischer Schock. Alle diese Menschen starben im Umfeld der klinischen Studien. Aber nirgendwo wird der getestete neue Wirkstoff als Todesursache auch nur erwogen. Es gab keinerlei unabhängige Untersuchungen, ob die Patienten an dem neuen Medikament gestorben sind oder an ihrer Krankheit. In Bhopal gab es dazu keine einzige medizinische Untersuchung. Der amtliche Bericht hält fest, dass in ganz Indien 86 Menschen an der Telavancin-Studie teilnahmen. Bei mehr als einem Drittel dieser anonymisierten Patienten, nämlich 35, kommt es zu einem Serious Adverse Event, also einem schwerwiegenden, unerwünschten Ereignis, oder kurz SAE. Die deutsche Verordnung für klinische Prüfungen definiert SAE als jedes unerwünschte Ereignis oder jede Nebenwirkung, das oder die tödlich oder lebensbedrohend ist. In der Tat, laut dem amtlichen Bericht sterben von den 35 SAE-Patienten 21, also knapp 2/3. Diese Patienten kamen bereits krank ins Hospital, deshalb muss keineswegs Telamanzin die Todesursache gewesen sein. Doch der Bericht macht stutzig. Er vermerkt, dass kein einziges SAE in Verbindung mit dem verabreichten Telamanzin gestanden habe. In der entsprechenden Spalte steht für sämtliche 35 Fälle schlicht und knapp No. Kurz darauf heißt es dann: Es gab keine zusammenfassende Übersicht zu den Todesursachen der Patienten, etwaigen Änderungen der Befunde, festgestellten Mängeln und Abweichungen während des Testverlaufs. Offensichtlich wurde also nie wirklich geprüft, ob das Telamanzin als Todesursache in Frage kam. Sämtliche No basierten entweder auf Stellungnahmen der beteiligten Ärzte oder auf Mutmaßungen der amtlichen Prüfer des Drugs Controller General. Der wurde aber erst Wochen, Monate oder in zwei Fällen sogar mehr als ein Jahr nach dem jeweiligen SAE verständigt, wie in dem Bericht eindeutig dokumentiert wird. Entsprechend lau fielen bisher die Konsequenzen aus. Die Testleiter erhielten nur jeweils ein Mahnschreiben des Drugs Controller General. Kritisiert wurde zum Beispiel, dass Testprotokolle schwammig ausgefallen seien oder dass der Lagerbereich für die Arzneien dreckig gewesen sei. Ich frage die Pharmaunternehmen, die nach Bhopal kommen. Sie brauchen doch nur die Website des Bhopal Memorial Hospital anzuschauen, um zu sehen, dass dort vor allem Gasopfer behandelt werden. Warum kommen diese Unternehmen dann ausgerechnet hierher, um neue Medikamente zu testen? Wie kann man deren Wirksamkeit an Menschen testen, die derartig gravierende Vorerkrankungen mitbringen, die einer derartigen Gaswolke ausgesetzt waren, seitdem so viele Medikamente geschluckt haben und bis heute chronisch krank sind? Das ist doch auch ungerecht denen gegenüber, die diese Medikamente später einnehmen sollen. Ich denke an das Interview mit Professor Buhl zurück, der an der Mainzer Universitätsklinik Medikamente testet. Als ich ihn auf Bhopal ansprach, reagierte er ablehnend. In Bhopal hat es ein schlimmes Chemieunglück gegeben, an dem schrecklicherweise viele Menschen verstorben sind. Und ich weiß, dass dort viele Menschen heute noch an Krankheiten, an Folgen, an Nachwehen dieser Exposition gegen solche Giftstoffe leiden. Natürlich würde ich persönlich keine klinische Studie akzeptieren, die an einem solchen Ort durchgeführt wurde, denn diese Menschen sind so stark vorgeschädigt, dass man die an ihnen erzielten Ergebnisse einer Medikamentenprüfung sicher nicht mit anderen Menschen in Indien oder gar mit Menschen in medizinisch gut versorgten Industrieländern vergleichen kann. Doch das scheint zumindest ein deutscher Pharmakonzern ganz anders zu sehen. Boehringer Ingelheim. Das zweitgrößte deutsche Pharmaunternehmen hinter Bayer, für das auch Professor Buhl gelegentlich forscht. In einem Internetcafé in Bhopal entdecke ich, dass Boehringer Ingelheim in Bhopal neue Medikamente gegen Diabetes und Krebs testen ließ. Das behauptet jedenfalls das amerikanische Referenzregister clinicaltrials.gov. Nun suche ich in dem Register nach indischen Testorten für Olodaterol, den neuen Wirkstoff bei Raucherlunge, den Professor Buhl für Boehringer Ingelheim testet. Das Ergebnis? Olodaterol wird zwar nicht in Bhopal getestet, aber in mehreren anderen indischen Städten, beispielsweise in Indore. An Professor Buhls Seriosität zweifelt niemand. Doch wie wird derselbe Test für denselben Konzern in Indien durchgeführt? Bevor ich nach Indore fahre, möchte ich in Delhi den Drugs Controller General besuchen. Diese Behörde ist für die Kontrolle aller Medikamententests in Indien zuständig. Die Hauptstadt Indiens liegt 800 Kilometer nördlich von Bhopal, 10 Stunden mit dem Zug entfernt. Das Bürogebäude des obersten Medikamentenkontrolleurs liegt gleich in Bahnhofsnähe. Ich muss spontan vorbeischauen, denn eine Pressestelle sucht man auf dessen Website vergeblich. Meine Anrufe blieben schon in der Telefonzentrale hängen. In der Lobby kommt nach ein paar Minuten ein Mitarbeiter des Drugs Controller General herangeeilt, der sich nicht vorstellt. Stattdessen wimmelt er ab. Mein Chef ist gerade im Gesundheitsministerium und nur dort kann man Ihnen etwas über diese Dinge sagen. Sie müssen sich an deren Pressesprecher wenden. Könnten Sie mir dann bitte eine Telefonnummer geben? Nein, ich muss auch immer auf deren Website schauen. oder an deren Empfang fragen. Um die Straßen zu entlasten, baut die Kommune Delhi viele neue U-Bahn-Linien. Das Streckennetz für die klimatisierten Züge expandiert ebenso rasch wie das Gewirr der Stadtautobahnen. Beim Gesundheitsministerium schickt mich der Pförtner in das Vermittlungszentrum der Behörde. Dort schläft ein Mann mit den Füßen auf dem Tisch. Als er mich wahrnimmt, erschreckt er und reibt sich die Augen. I've been to the Drug Controller's General Office yesterday. I was asking about clinical trials. Then they said I should go to the Ministry for Family and Welfare. Dann springt er auf, zieht sich die Schuhe an und eilt mit mir durch die Stockwerke des Gesundheitsministeriums. Franz Kafka wäre hoch erfreut. Wir platzen in immer neue Zimmer, aber von einer Pressestelle hat noch niemand etwas gehört. Stattdessen bieten die entspannten Mitarbeiter Tee an. Viele diskutieren sogleich untereinander über Sinn und Zweck von Pressestellen und klappen dabei Aktendeckel auf und zu. Witzig ist das nicht. Das Ministerium ist immerhin für 1,3 Milliarden Inder zuständig und deren Lage beurteilt die Weltgesundheitsorganisation weiterhin als sehr kritisch. Nach etwa einer Stunde lande ich in Zimmer Nummer 17. The Public Relations Officer of the Health Ministry, where do I find... Wo finde ich Ihren Pressesprecher? Einen Pressesprecher gibt es bei uns nicht. Was Sie machen können, Sie gehen zum Büro des Privatsekretärs des Ministers und sprechen mit ihm. In den Fluren hängen überall Plakate. Viele thematisieren ausgerechnet die Tücken des Übergewichts. Hier im Ministerium mag dies ein Problem sein. In den Zeitungen liest man allerdings gerade von neuen Hungertoten in einem abgelegenen Landstrich des Bundesstaates Madhya Pradesh. Der Privatsekretär ist in einem Meeting. Mailen Sie mir Ihr Anliegen und Ihre Telefonnummer. Wir leiten das weiter und melden uns dann. Diesen Spruch werde ich nun bis zu meinem letzten Arbeitstag in Indien immer wieder hören. Wir haben ja Ihre Nummer, Ihre Mailadresse und alles. Keine Sorge. Der Herr Sekretär muss sich dazu allerdings noch äußern. So muss ich andere befragen. Dr. Chandra Gulhati gibt in Delhi eine medizinische Fachzeitschrift heraus mit einer Auflage von fast einer 500.000 Exemplaren. Früher war der alte Herr als Arzt in London und Brüssel an klinischen Studien selbst beteiligt. Umso entsetzter war er nach seiner Rückkehr von den Zuständen im eigenen Land. Seitdem kritisiert Gulhati Veranstalter, Vollstrecker und auch die angeblichen Kontrolleure. Als ich ihm von meinem Besuch im Gesundheitsministerium erzähle, wundert er sich nicht. Der Drugs Controller General hat öffentlich erklärt, dass er seine Mission darin sieht, die Bestrebungen der Arzneimittelindustrie zu erfüllen. Das ist doch lächerlich. Normalerweise sagen die öffentlich Verantwortlichen überall auf der Welt, dass sie zuerst die Gesundheit der Menschen ihres Landes schützen. Aber das ist wohl so herausgeplatzt. Und jetzt haben wir das sogar schriftlich. Gulhati reicht ein Dokument herüber. Aufgeschreckt von Medienberichten sollte im Jahr 2012 ein Komitee des indischen Parlaments die Funktionsweise der Kontrollbehörde durchleuchten. Der Abschlussbericht der Parlamentarier enthält tatsächlich das erwähnte Zitat des Drugs Controller General. Die Parlamentarier folgerten: Jahrzehntelang förderte die Kontrollbehörde vor allem die Ausbreitung der Pharmaindustrie. Es gibt hinreichende aktenkundige Beweise für ein betrügerisches Geflecht zwischen Arzneimittelherstellern, einigen Beamten der Kontrollbehörde sowie einigen medizinischen Experten. Dr. Gulhati teilt diese Ansicht. They find it very convenient to come to a country like India. In a corrupt nation, things are very easy. Die Pharmakonzerne finden es sehr bequem, in ein Land wie Indien zu kommen. Denn in korrupten Ländern kommt man leicht voran. Man gibt Geld. Und daraufhin wird die Arbeit prompt erledigt. Die größten Einsparungen dabei: erstens wird den Patienten nichts gezahlt. Zweitens bekommen Ärzte sehr viel weniger Geld als in Deutschland. Und drittens bekommt das indische Hospital sehr viel weniger Geld als ein deutsches. Aber grundsätzlich gilt, außer dem Patienten, dem Versuchskaninchen, machen hier alle Geld mit den Tests. Die Kontrollbehörden, die Ärzte, die Ethikkomitees und die Unternehmen. Alle. All others are making money. Right from drug regulator to the investigator to the hospital to the ethics committee to the company. So everybody is making money. Im Jahr 2005 reformierte die indische Regierung das Gesetz zu klinischen Studien. Bis dahin waren nur klinische Studien gestattet gewesen, die bereits in entwickelten Ländern erfolgreich verlaufen waren. Doch seit 2005 möchte Indien auch in diesem sensiblen Bereich der Pharmatests international mithalten. Tests für neue Wirkstoffe finden nun gleichzeitig hier und in den entwickelten Ländern statt. Nach Aussagen von Böhringer Ingelheim verlangen indische Behörden auch, dass Medikamente für die nationale Zulassung auch in Studienzentren des eigenen Landes erprobt wurden. Wenn das Riesenland Indien gleich von Anfang an bei den Tests dabei ist, sparen die Pharmakonzerne aber auch Zeit. Denn der Patentschutz für ein neues Arzneimittel gilt zum Beispiel in Deutschland 20 Jahre lang. Danach kann der Wirkstoff an anderen Unternehmen kopiert und vermarktet werden. Das große Geschäft für die Entwickler ist dann vorbei. Meine Recherche bei den Verantwortlichen bleibt mühsam. Auch die beauftragten Forschungsinstitute wollen nichts zu ihren klinischen Studien für die Pharmakonzerne sagen. Der indische Berufsverband der Clinical Research Organizations oder CROs reagiert erst gar nicht auf meine Kontaktversuche. Das mag seine Gründe haben, meint Dr. Gulati. You can start a CRO. Absolutely, there is no problem. There are no laws. You don't have to get registered, you don't have to get recognized, you don't need any minimum standards. Sie könnten hier sofort selbst eine CRO aufmachen, kein Problem, denn es gibt keine Gesetze. Man muss sich weder registrieren noch anerkennen lassen. Es gibt keine Minimumstandards, gar nichts. CROs bauen erst Beziehungen auf zu den Ärzten in öffentlichen Hospitälern und privaten Kliniken. Sie schauen, was wo getestet werden könnte und legen dazu eine Datenbank an. Wenn dann Bayer nach Indien kommt oder Böhringer Ingelheim oder Merck und will einen Wirkstoff aus der Neurologie testen lassen, ob man Leute empfehlen könnte, dann sagt die CRO, wir haben hier 200 Neurologen, alle unsere Freunde. Und die haben wir für uns gewonnen mit Lunch, Dinner, Auslandsurlaub und was noch alles. Die stecken alle in unserer Tasche. Sie entscheiden, wen sie wollen. Zu den weltführenden CROs für klinische Studien gehört das amerikanische Unternehmen Quintiles. Dessen indischer Ableger taucht in den Testregistern ständig auf. Zum Beispiel in Bhopal. Auf die hier erwähnten Fälle angesprochen, wird die Quintiles-Zentrale später behaupten, dass die gängigen internationalen Teststandards stets eingehalten worden seien. Sämtliche beteiligten Personen hätten eine Patienteninformation in ihrer Sprache in Kopie erhalten. Weitere Antworten zu den einzelnen hier dokumentierten Schicksalen verweigert Quintiles unter Hinweis auf den Datenschutz. Weil das Gesundheitsministerium und Quintiles keine Informationen herausrücken, mache ich mich auf die Suche nach anderen Informanten. Ein Arzt und Aktivist, Dr. Anand Ray aus Indore, mailt amtliche Dokumente. Demnach starben zum Beispiel im Jahr 2010 mindestens 668 Menschen während Medikamententests. Nur in 22 Fällen wurden Hinterbliebene entschädigt. Die durchschnittliche Entschädigungssumme betrug 3.321 Euro. Durch eine Anfrage beim indischen Bundesgesundheitsministerium erfuhr Ray, dass diese Tests für weltführende Pharmaunternehmen wie Bayer, Pfizer, Merck, Lilly und Sanofi durchgeführt wurden. Ich mache mich auf den Weg nach Indore, 800 Kilometer südwestlich von Delhi, beziehungsweise 17 Zugstunden entfernt. Laut dem indischen Testregister ist diese Stadt einer von 22 Testorten für den neuen Böhringer Wirkstoff Olodaterol. Die Auftragsforscher kommen wieder von der CRO Quintiles. In Indore ermitteln gleich mehrere parlamentarische Untersuchungsausschüsse wegen klinischer Studien gegen Dutzende Ärzte und mehrere Hospitäler. Mit dabei das Maharaja Yeshwantrao Hospital, an dem ich nun auf den Arzt Dr. Anand Ray warte, der früher in diesem Krankenhaus arbeitete. Das MY Hospital, wie es in Indore kurz genannt wird, ist ein typisches indisches Armenhospital. Jeder wird kostenlos behandelt. Wegen der schlimmen Zustände kommen aber nur diejenigen, die sich nichts Besseres leisten können. Das Hospital soll 1200 Betten haben und platzt aus allen Nähten. Patienten und Angehörige kampieren auf den Flurböden und offensichtlich essen sie dort auch mitgebrachte Mahlzeiten. Mitten im Gewühl treffe ich Dr. Anand Ray. Ich habe hier 2005 als Assistenzarzt für Augenheilkunde begonnen und bis 2010 gearbeitet. Ich kenne den Betrieb und weiß, wie hier Medikamententests durchgeführt wurden, nämlich auf sehr unfaire Weise. Ich zeige Ihnen zuerst den Raum 419 im vierten Stock. Dort fanden die Kardiologieversuche statt. Dahinter ist die Kinderklinik, da gab es auch Tests. Bei vielen ging es um neue Impfungen. Einige Tests wurden an psychisch kranken Menschen verübt, in der ambulanten Abteilung der Psychiatrie. Im Jahr 2010 wurde Dr. Ray von denen gefeuert, die er heftig kritisiert, wie er selber erzählt und viele Zeitungsberichte bestätigen. Trotzdem kann er sich in dem Hospital immer noch frei bewegen, weil es öffentlich ist und Ray bisher kein Hausverbot erhielt. On my left side, it's all OPD, outpatient department. We are all the like old patients and poor patients. They used to come over here for the treatment. And from here, from this OPD, auf der linken Seite die ambulante Abteilung des Krankenhauses. Hierhin kommen die alten und kranken Patienten. Und hier standen die Assistenzärzte damals und pickten die Patienten für die klinischen Studien heraus. Diese Patienten wurden dann in die VIP-Räume geschickt, in denen diese Studien betrieben wurden. Hier der Raum 33 für die neurologischen Versuche, ein spezieller Raum mit Klimaanlage, Faxmaschine, allem. Die Patienten dachten, sie bekommen dort eine besondere Behandlung durch Chefärzte. Sie waren richtig froh darüber, denn die Menschen kommen doch zur Behandlung und bestimmt nicht wegen Medikamententests. It's a public hospital. People came here for treatment. They not came here for clinical trial. Als Dr. Ray noch im Hospital arbeitete, kopierte er selbst Protokolle. Er fotografierte und nahm Aussagen auf. Außerdem fragte er die indische Regierung immer wieder nach neuen Informationen zu Medikamententests. Nach und nach setzte der Provinzarzt damit eine Enthüllungswelle in Gang. Jetzt zeigt er einen unscheinbar wirkenden Ordner mit vielen Blättern, den der Drugs Controller General für ihn zusammenstellen musste. Persönlich adressiert an Ray listet die Kontrollbehörde unzählige SAEs und Todesfälle auf. Auf den ersten Blick fällt eine durchnummerierte Liste ins Auge, die für das Jahr 2009 in ganz Indien 325 Todesfälle in klinischen Studien verzeichnet. Schon beim Durchblättern fallen die Namen von praktisch allen internationalen Pharmakonzernen ins Auge. Ich darf die vielen Listen als Dateien auf meinen USB-Stick kopieren, damit ich sie später gründlicher prüfen kann. Immerhin 236 eng bedruckte Seiten. They warned me so many times. Stop doing this unless we can harm you, we can fire you. Meine Vorgesetzten warnten mich oft. Hören Sie auf damit, wir können Ihnen Leid zufügen, wir können Sie feuern, wir können Ihnen was anhängen, wir können Ihrer Karriere schaden. Aber mich hat das nie gekümmert. Ich finde, wenn man eine klinische Studie machen will, sollte man Patienten aus allen sozialen Schichten auswählen. Man kann nicht nur Arme und Analphabeten nehmen. Manchmal hat meine Frau Angst, dass ich umgebracht werden könnte, denn diese Medizinmafia ist eine riesige Lobby. Die können jedem etwas anhaben. Dr. Ray berichtet, dass der Hospitalarzt Salil Bargo damals für Böhringer Ingelheim den neuen Wirkstoff Olodaterol testete, und zwar hier im MY Hospital. So steht es auch unter dem entsprechenden Testkürzel BI1744 im indischen Register. Als Testort ist dort allerdings das Gyanpushp-Forschungszentrum angegeben mit der Adresse im Wohngebiet Darkoti hinter der St. Raphaels-Schule. Laut Presseberichten ist das Dr. Bargos Privatpraxis mehr als einen Kilometer entfernt vom Hospital. Böhringer Ingelheim ließ die klinischen Studien dort durchführen. Eine davon betraf Olodaterol. Sie testeten an vielen armen Analphabeten. Und das weckt bei mir Zweifel. Denn falls die Doktoren und Auftragsforscher korrupt sind, stellt sich immer die Frage nach der Wirksamkeit der getesteten Medikamente. Vielleicht fallen die Tests zugunsten der ausländischen Unternehmen aus, weil diese Unternehmen ihnen große Summen zahlen. Natürlich möchte ich Dr. Bargo sprechen. Aber zuerst ist er verreist und am Ende meines Aufenthalts laufe ich ihm vergeblich durch halb Indoor hinterher, wo er nicht dort zu finden ist, wo er laut Schichtplan sein sollte. Als Bargur seinerzeit die Studien für Böhringer Ingelheim durchführte, war er noch Leiter des MY Hospitals, bis ihn der Landesgesundheitsminister entließ. Begründung? Der Arzt habe das Interesse an seiner Arbeit verloren und sei unfähig, seine Pflichten wahrzunehmen, berichtet die angesehene Times of India. In den amtlichen Untersuchungsberichten werden Testteilnehmer wegen des Datenschutzes anonymisiert. Doch Dr. Ray kann für die Studie BI-1744 einen ehemaligen Patienten vermitteln, den er bereits zu Testzeiten kennenlernte. Einen Mann namens Daninje Kumar Srivastav. Als ich den in Indore besuche, zeigt er mir gleich beim Hereinkommen mehrere Verpackungen und Tabletten, die er damals nach Testende behalten hat. Darauf steht Böhringer Ingelheim, die Testnummer, Verabreichungsdaten sowie der Name von Dr. Bargus Privatklinik. Srivastav, ein stets hustender älterer Herr, kann seine Teilnahme also dokumentieren. Er hat seine Geschichte schon einigen Medien erzählt, woraufhin Böhringer Ingelheim Srivastavs Teilnahme öffentlich bestätigt hat. Seit dem Test gehe es ihm schlechter als zuvor, berichtet er. Im Mai 2009 wurden alle meine vorherigen Arzneimittel abgesetzt und der Arzt gab mir diese neuen Tabletten aus Deutschland. Ich sollte sie 3 Monate lang einnehmen, aber nach 2 Monaten erlitt ich einen Anfall. Da ließ mich Dr. Bargo in eine private Klinik einliefern, das Noble Hospital. Dort war ich 3 Tage auf der Intensivstation. Mein Zustand war kritisch. Nach diesem Anfall habe ich die deutschen Tabletten nicht mehr genommen. Alle leeren Verpackungen wurden mir abgenommen, aber zum Glück habe ich die übrig gebliebenen Tabletten behalten. Nur deshalb kann ich die jetzt zeigen. Srivastav kann kaum lesen und schreiben. Zu seinem Anfall kann er nichts Näheres sagen. Und von dem Medikamententest habe er gar nichts gewusst. Böhringer Ingelheim behauptet dagegen, dass Srivastav über die Studie aufgeklärt gewesen sei. Zitat: Er hat eine entsprechende Einwilligungserklärung abgegeben. Die Erklärung war in seiner Muttersprache Hindi abgefasst und wurde von ihm unterschrieben. Srivastav sagt dazu: Als die Behandlung mit den deutschen Tabletten begann, forderte der Doktor viele Unterschriften von mir. Es waren 10 oder 15 Seiten, auf jeder sollte ich unterschreiben. Worum es dabei ging, weiß ich nicht. Schon vorher hatte mir der Doktor erklärt, an welcher Krankheit ich leide. Ich habe Asthma. Nach Aussagen von Böhringer Ingelheim wusste weder der Arzt noch der Patient, ob er das neue Medikament bekam, ein Placebo oder ein zugelassenes Präparat. Nach Testende habe sich herausgestellt, dass Srivastav ein schon zugelassenes Medikament erhalten habe. Die Verschlechterung seines Zustands sei zudem erst lange nach Abschluss des Tests eingetreten. Doch erstaunlich ist zumindest, dass Srivastav angibt, an Asthma zu leiden. Denn in ihren eigenen Unterlagen definieren die Veranstalter des Tests BI-1744 Asthma als Ausschlusskriterium. Wer unter Asthma leidet, darf also bei diesem Test gar nicht mitmachen. Denn Olodaterol soll später gegen COPD helfen. Das steht für chronisch obstruktive Lungenerkrankung, volkstümlich Raucherlunge. Das erste Aufnahmekriterium für BI-1744 lautet deshalb, dass der Patient unter einer Raucherlunge leiden muss. Denn nur so kann man natürlich testen, ob Olodaterol gegen dieses Leiden hilft. Professor Buhl hatte dazu in Mainz gesagt: In einer Studie, wo es um die Behandlung der Raucherlunge geht, würden wir zunächst einmal keine Patienten mit Asthma einschließen, denn Asthma und die Raucherlunge sind zwar Erkrankungen, die sich für den Betroffenen ähnlich bemerkbar machen, man bekommt schlecht Luft, aber die Ursache dieser beiden Erkrankungen sind grundverschieden, deswegen greifen nicht alle, aber viele Medikamente an unterschiedlichen Ansatzpunkten an. Und deswegen ist nur manchen Patienten mit COPD mit einem Asthma-Medikament gedient und nur manchen Patienten mit Asthma mit einem COPD-Medikament. Wenn es um die Entwicklung und um die Prüfung von neuen Medikamenten geht, muss man sehr sorgfältig sicherstellen, dass der Patient auch die Erkrankung hat, für die ein Medikament entwickelt wurde. Vor Ort sollen bei einzelnen klinischen Studien unabhängige Ethikkomitees darüber wachen, dass alle Beteiligten fair behandelt werden. Dazu gehört zum Beispiel, dass Patienten ohne nachteilige Folgen für ihre Behandlung eine Testteilnahme bewusst ablehnen können. So ist es in vielen Ländern vorgeschrieben, in Deutschland ebenso wie zum Beispiel in Indien. Zu den indischen Erfahrungen hatte sich allerdings schon Dr. Gulati in Delhi kritisch geäußert. Diese unabhängigen Ethikkomitees sind kommerzielle Organisationen, die jemand wie Sie oder ich gründen könnte. Sie werden nicht gesetzlich registriert, nicht überwacht und es gibt keine Minimumstandards. Sie müssen nur 7 Mitglieder haben und von denen müssen 2 Ärzte sein. Die restlichen 5 können Laien sein. Da ist es nicht schwer, 2 billige Ärzte zu finden. Die meisten unabhängigen Ethikkomitees werden gleich von dem Pharmaunternehmen oder der CRO selbst gegründet. Are by the contract research organizations. In Indore ist das Ethikkomitee für den Test BI1744 nur eine halbe Stunde vom Hospital entfernt, im Gebäude eines Forschungsinstituts, das sich allerdings nicht auf Lungenkrankheiten, sondern Diabetes spezialisiert hat. Ich habe mich nicht angemeldet, denn einheimische Reporter wurden bereits rausgeschmissen, wie ich von einer lokalen Kollegin erfahren hatte. Ich möchte überraschend auftauchen, mich dann aber als Reporter vorstellen und mein Mikrofon von Anfang an offen tragen. Eine freundliche Empfangsdame sagt, dass ich kurz in dem edlen Wartezimmer des Instituts warten soll. Da kommt aber schon ein alerter älterer Herr. Ich werde ihn später auf den Fotos der Institutswebsite als den Unternehmenskonsultant Dr. Nikhil Saxena identifizieren. Dort steht auch, dass Saxena an der Ruhr-Universität in Bochum studiert hat. Saxena ist anfangs freundlich zu mir. But you know what I'm talking about, this case. No, actually the clinical trial is being held in India. Nun, klinische Studien werden in Indien schon lange veranstaltet und stehen unter der Aufsicht des Drugs Controller General. Bitte setzen Sie sich doch. Ich komme gleich wieder. All right, thank you. Tee oder Kaffee? Benötigen Sie auch Zucker? Doch als ich zur Sache kommen will, gibt sich Saxena ahnungslos. Obwohl sein Institut in den Testregistern als Ethikkommission für den Test BI1744 genannt wird und ich seit Betreten des Instituts nur davon gesprochen habe. Ich bin nicht in der Lage, diese Dinge zu beantworten. Was immer Sie fragen, müssen Sie den indischen Drugs Controller General fragen. Und jetzt fordere ich Sie auf, das Aufnahmegerät auszuschalten und in die Tasche zu stecken. Kommen Sie, lassen Sie Ihre Sachen hier. Wen besuchen Sie denn noch so in Indien? Meine Tasche nehme ich besser mit, weil mir Herr Saxena inzwischen seltsam vorkommt. Ich merke, dass er mich Richtung Ausgang führt, aber dagegen kann ich nichts tun. Er hat schließlich das Hausrecht. Trotzdem versuche ich es noch einmal. Ich habe mit einem Asthma-Patienten gesprochen und die Testregeln von Böhringer Ingelheim besagen, was immer Sie sagen, dass Asthma-Patienten nicht teilnehmen dürfen. Wie denken Sie darüber als aufsichtsführendes Organ? Sie sollten zuerst den Doktor kontaktieren. Der wird Sie dann informieren. Wir haben davon keine Ahnung. Was haben Sie unternommen? Würden Sie den Patienten anhören, wenn er eine Beschwerde hätte? Nein. Was immer ein Patient gesagt hat, werden er und der Drugs Controller General Ihnen erzählen. Aber Ihr Institut war das Ethikkomitee. Was? Sie haben das Ethikkomitee für diesen Test gestellt, ja oder nein? Ja. Möchten Sie klinische Studien kontrollieren? Möchten Sie das wirklich? Nein, schreiben Sie uns einen Brief und wir schreiben zurück. Ging irgendetwas schief bei diesem Test? Nein, ich habe keine Ahnung. Wieso haben Sie keine Ahnung? Ihr Komitee sollte den Test doch beaufsichtigen. Dankeschön. Did anything go wrong with this trial? No, I don't have it. You don't have really, any idea. I don't have. But why don't you have any idea? You should be the one supervising it. Am Abend lese ich im Internet, dass Saxenas Institut bei einem anderen Böhringer Ingelheim-Test zu Diabetes nicht als Ethikkommission aufgeführt wird, sondern als Testort. Das Institut ist damit in einem Interessenkonflikt, da es einerseits für Böhringer Ingelheim Tests durchführt und gleichzeitig einen anderen Test für dasselbe Unternehmen beaufsichtigen soll. Dann lese ich in den Unterlagen, die Dr. Ray vom Drugs Controller General erhielt. Ich starte in Rays Dokumenten auf meinem USB-Stick einen Suchlauf mit dem Begriff BI1744. Zu den Funden gehört eine Liste mit 22 Todesfällen, bei denen Pharmakonzerne oder CROs den Hinterbliebenen Entschädigungen gezahlt haben. Diese Liste hatte ich in dem Zusammenhang noch nicht bemerkt. Kein Wunder. Sie führt nicht Böhringer Ingelheim als den tatsächlichen Auftraggeber für BI1744 auf, sondern Quintiles, die durchführende CRO. Nach dieser Liste soll den Hinterbliebenen eines Todesfalls bei BI-1744 wegen einer Trial Procedure, also eines Testverfahrens, 4.260 Euro Entschädigung gezahlt worden sein. Ich rufe nacheinander alle meine Informanten an und habe schließlich Glück. Ich muss zuerst versprechen, über diesen Informanten eisern zu schweigen. Dann nennt mir diese Quelle die Adresse der Familie eines Todesopfers. Die Zeit wird knapp. Die Familie Guntur wohnt 500 Kilometer entfernt von Indore in der Kleinstadt Daund, südöstlich von Mumbai. Dort wartet der Sohn des Opfers bereits am Bahnhof. Nahm der Verstorbene tatsächlich an BI-1744 teil? Und von wem wurde die Familie nun wirklich entschädigt? Ich zeige gleich Fotos von den Testtabletten und Verpackungen, die mir Herr Srivastav in Indore gezeigt hatte. Ja, it's the same one. It's Boehringer Ingelheim. Ja, die waren es. Boehringer Ingelheim. Ich kann diesen Namen nur schwer aussprechen. Aber das war das Medikament, das mein Vater genommen hat, 100%. Und die Verpackungen trugen den Namen dieses Unternehmens. Wir laufen nur ein paar Minuten vom Bahnhof da und bis zum Häuschen der Familie. Mein Vater hat für die Eisenbahn gearbeitet. Dann habe ich seinen Job übernommen, wegen seiner Asthma-Probleme. Ich war gerade 18 Jahre alt. Sein Zustand war nicht so kritisch. Er konnte noch gut Dinge unternehmen, im Garten arbeiten. Hier in Daund ging er zum Doktor der Familie. Der hatte bei meinem Vater auch das Asthma diagnostiziert. Seltsam. Auch mein zweiter Patient aus BI-1744 soll Asthma gehabt haben, obwohl Asthma bei diesem Test als Ausschlusskriterium galt. Die Eisenbahnerfamilie Guntur kann gratis mit dem Zug fahren. Doch das mag dem Vater, Guntur Ramanaya, zum Verhängnis geworden sein. Denn er fuhr immer wieder in die nächste große Stadt, Pune, um sich in einem modernen Krankenhaus behandeln zu lassen, dem King Edward Memorial Hospital. Dort arbeiten Ärzte mit Verbindungen zu internationalen Pharmakonzernen. Der Vater von Guntur Srikant konnte schreiben und lesen. Seine Familie verfügt wegen des Eisenbahnerjobs bis heute über ein sicheres Einkommen. Die Witwe des Verstorbenen, der Sohn, dessen Frau und Tochter leben weiterhin in dem kleinen Häuschen der Eisenbahngesellschaft mit Vorgarten, Hinterhof und einem deutschen Schäferhund. He knew that he was under a trial, but in a half way. It was a half knowledge given to a person. Er wusste schon, dass er an einem Test teilnahm, aber nur halb, denn die Bedingungen wurden nicht erwähnt. Er wurde behandelt wie ein Versuchskaninchen. Er war ein Gegenstand für sie. Sie hätten sagen müssen, dieser Mann ist alt. Wird sein Körper diese Medizin aushalten? Denn diese Medizin war ja noch gar nicht zugelassen, noch nicht verschreibbar. Das war der Fehler seitens der Ärzte und des Pharmaunternehmens, dass sie grünes Licht gaben für eine klinische Studie an einem Rentner. Hier habe ich seinen Kalender, da stehen alle Daten drin. In den handschriftlichen Notizen wird ein Dr. Katafka als behandelnder Arzt genannt. Im indischen Testregister ist Katafka für Pune als Kontaktperson betreff BI-1744 eingetragen, wie ich später lesen werde. Auf einigen Seiten des Kalenders sind Katafkas Unterschrift und Stempel zu erkennen. Dann folgen seitenlange Eintragungen zu PEF-Daten. Das steht für Peak Expiratory Flow, den maximalen Atemstrom beim Ausatmen. Den kann ein Patient auch mit einfachen Geräten täglich selber messen, zum Beispiel wenn sein Arzt weit entfernt arbeitet. Es fiel ihm sehr schwer, in dieses Messgerät zu blasen. Er brauchte dazu 10 Minuten und er blies wie verrückt hinein. Dabei weiteten sich immer seine Augen. Ich fragte ihn, warum machst du das eigentlich? Er antwortete, na wegen der Messwerte, die gehen nach Deutschland. Davon war er fasziniert, made in Germany. Nach Srikants Angaben brach sein Vater eines Tages zu Hause zusammen und starb an einem Herzanfall. Näheres weiß er nicht. Doch der Sohn wirkt durchsetzungsfähig. Außerdem spricht er fließend Englisch und verfolgt die Kontroverse um klinische Studien in den Zeitungen. Deshalb schlug er damals Krach, als sein Vater starb, erzählt er. Nun wurde eine Entschädigungssumme bezahlt, Allerdings unter dubiosen Umständen, berichtet Srikant. Die Testärzte gaben mir ein paar leere Blätter, die ich unterschreiben sollte, um den Erhalt von 4.300 Euro zu quittieren. Die Sache würde inoffiziell geregelt und die Blätter später ausgefüllt, hieß es. Sonst habe ich aber bisher nichts unterschrieben. Dann haben mich die Ärzte auch noch überredet, die übrig gebliebenen Tabletten und das Messgerät abzugeben. Das würde dann alles zur Untersuchung nach Deutschland geschickt und anschließend würden wir eine richtige Entschädigung bekommen, hieß es. Ich vertraute ihnen. Aber seitdem haben sie sich nicht mehr gemeldet. So hat nur das Hospital gezahlt, die 4.300 Euro, damit ich meinen Mund halte. Das ist so gut wie nichts, nutzlos. Wir haben dieses Geld gespendet. We donated that money. Am nächsten Tag muss ich schon morgens die Reise zurück nach Deutschland antreten. Aber sollte wirklich das Krankenhaus für den Todesfall bei BI-1744 gezahlt haben? Auf dem Weg zum Flughafen von Pune halte ich kurz im King Edward Memorial Hospital, um nach dem Testarzt Dr. Katavka zu suchen. Ich habe Glück. Er arbeitet gerade und ich kann ihn kurz sprechen. Nach meinem Gedächtnisprotokoll verlief das Gespräch folgendermaßen. Ich habe mit dem Sohn gesprochen. Er schien nicht genau zu wissen, wer die Entschädigungssumme bezahlt hat. Das Geld kam von dem Unternehmen, Böhringer Ingelheim. Von Böhringer Ingelheim? Ja, der Drugs Controller General hat das alles bereits zur Kenntnis genommen. Ich sollte nicht mit Ihnen darüber sprechen. Ist denn bei Herrn Ramanaya alles korrekt verlaufen? Ja, absolut. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zu ihm und seiner Familie. War es das Atemgerät oder das Medikament? Ich habe bereits alles zurückgeschickt. An Böhringer Ingelheim? Alles ging an Böhringer Ingelheim, schon vor 2 Jahren. Die Zahl der Todesfälle während klinischer Studien stieg in Indien jahrelang an. Allein bis 2010 innerhalb von 3 Jahren von 288 auf 668. Aber ab 2011, nach vielen Medienberichten, ging die Zahl der klinischen Studien erstmals wieder zurück. Entsprechend sank auch die Zahl der Todesfälle auf 438 im Jahr 2011. Der Sohn des Todesopfers aus BI-1744 weiß, warum viele Inder mit Medikamententests möglichst nichts mehr zu tun haben wollen. Sie sehen uns als Beute. Sie mögen nachgiebige, nicht allzu gebildete Leute. Wer gebildet ist oder Geld hat, warum sollte der mitmachen? Stattdessen kommt ein Versuchskaninchen. Sie bieten ihm Kaffee und Snacks an. Da denkt das Kaninchen, okay, es kostet ja nichts. Ich bekomme Essen, vielleicht ein kleines Zubrot. Also warum nicht? Wenn der Doktor stattdessen sagen würde, du nimmst an einer klinischen Studie teil, du könntest sterben, würde da jemand mitmachen? Das ist die Frage. Suppose, under this trial you might also die. Will anybody go under a trial? It's a question. Bei Risiken und Nebenwirkungen Tod. Feature von Dieter Bauer. Es sprachen Birgitta Assauer, Konstanze Becker, Torben Kessler, Bodo Primus, Christoph Pütthoff und Werner Wölbern. Technische Realisation Ursula Potürer und André Buscharep. Regie Leonhard Koppelmann. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2013.